2. Tasche. U saku. Liege. A espreguiçadeira. 3. Fotos machen. Tirar fotografias. 4. Surfen. Fazer surf. Vorhaben. Tensionar. Ausnutzen, profitieren. Aproveitar. Golf. O golfe.